Dabei sind unsere Farben und unsere Fahne, die ist schwarz und gold. Ein stolzes Kämpferherz wir alle haben, die Kugel nur für uns zum Siege rollt. Schwarz und weiß sind Gold, ein stolzes Kämpfer.